Das größte Unrecht wäre es, das deutsche Volk zu schmähen, weil es am Schlusse des verlorenen Weltkrieges zusammengebrochen ist. Es hatte seine Jugend auf den Schlachtfeldern geopfert, in glänzenden Waffentaten im Felde, in rastloser Arbeit, in Entbehrungen und Leiden in der Heimat hatte es sich bewährt. Man hatte es auf Bergeshöhen geführt, in eine Illusionswelt, in der es von Hoffnung zu Hoffnung auf den sicheren Sieg erhalten wurde. 4 Jahre lang lebte es in diesen Sphären. Wen kann es Wunder nehmen, dass das Volk wie in einen tiefen Abgrund stürzte, als die Enttäuschung offenbar wurde, als der Sieg nicht zu erzwingen war. Der Weltherr hoffte, durch die Offensive 1918 wie mit einem Hammerschlag an der stärksten, längst zu Stahl gehärteten Stelle den eisernen Ring im Westen zum Bersten zu bringen. Anstatt beharrlich und mit zäher Kraft auf der Linie des geringsten Widerstandes operieren, den Ring immer weiter zu öffnen, die Verbündeten zu stützen, im Osten, Südosten und in Oberitalien jegliche Bedrohung zu beseitigen, bis zuletzt im Westen an der Stelle des stärksten Widerstandes der letzte Angriff dem Feinde zufügen. Hand in Hand mit einer solchen militärischen Operation des planmäßigen Öffnens des Ringes, der sich um die Mittelmächte gelegt hatte, musste die politische Aktion mit Ernst und Eifer den Frieden anstreben, ohne nach außen viel Aufhebens davon zu machen. Während es bei uns geradezu als Axiom gegolten hatte, dass die Westfront den Durchbruchsversuchen unerschütterlich standhalten würde, wie es sich auch im Jahr 1917 gezeigt hat, erwarteten wir im Jahre 1918 von der französisch-englischen Front, dass sie trotz ihrer überlegenen Bestückung dem deutschen Durchbruch erliegen würde. Nachdem bereits die beiden ersten Versuche erfolglos geblieben waren, hielt man immer noch den Gedanken des Hämmerns gegen die stählerne Front fest und wiegte sich, als der Feind mit Gegenschlägen antwortete, bis zur letzten Stunde in der Illusion, dass endlich auch der Feind ermatten müsste, trotzdem seine Kräfte von Woche zu Woche sich verstärkten. Letzten Endes sind wir der fortgesetzten Selbsttäuschung und einer irrigen Anwendung des Vernichtungsgedankens militärisch erlegen. Die dem Volke proklamierten Siege waren wohl bewunderungswürdige Waffentaten von Helden gewesen, aber nicht Siege im strategischen und politischen Sinne, die der Genius des Feldherrn und Staatsmannes erfochten hatte.